Abschnitt 3 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 2. Die Ausrüstung. Teil 1. Bei Expeditionen von einer Natur wie die, von welcher hier die Rede ist, hängt selbstverständlich ein glücklicher Ausfall im Wesentlichen von der Ausrüstung ab. Ja, in diesem besonderen Fall würde das Leben der Teilnehmer aufs Spiel gesetzt, wenn die Ausrüstung nicht so war, wie sie sein sollte. Ein Nagel oder eine Fuge, die ihren Zweck nicht erfüllen, können die ganze Expedition aufhalten, ja, die allerernstlichsten Folgen nach sich ziehen. Jede noch so kleine Einzelheit muss gewissenhaft geprüft werden, und man darf weder Veränderungen noch Umstände scheuen, bis alles so vollkommen wie möglich ist. Das Ganze erfordert die bedachtsame Überlegung einer langen Reihe von Bagatellen, von deren Summe aber der Erfolg abhängig ist. Es kann schwerlich zu viel Gewicht darauf gelegt werden. Viele der früheren Expeditionen sind meiner Ansicht nach zu leicht über diesen Punkt hinweggegangen. Wie bereits erwähnt, war es ursprünglich meine Absicht, falls dies ausführbar sei, Hunde oder Rentiere zum Ziehen zu benutzen. Der hierdurch entstehende Vorteil ist begreiflicherweise kein geringer, sobald man die Tiere erst glücklich an der Stelle hat, von wo aus die Schlittenfahrt ihren Anfang nehmen soll. Es ist von vielen erfahrenen Männern gesagt worden, dass sich Zugtiere nicht zu langen Schlittenexpeditionen eignen, da die Tiere, sowohl Hunde wie Rentiere, nur Proviant für sich selber in einem bestimmten Zeitraum ziehen können. Ich verstehe indessen dieses Räsonnement nicht. Kann man die Tiere nicht den ganzen Weg benutzen, so steht man sich immerhin gut dabei, sie so lange wie möglich zu benutzen und dann zu schlachten. Hat man eine genügende Anzahl Tiere, Rentiere oder Hunde, und nimmt man so viel Proviant für sie mit, wie sie neben der übrigen Ausrüstung der Expedition ziehen können, so kann man mit ihrer Hilfe schnell vorwärts kommen, ohne sich wesentlich anzustrengen. Gleichzeitig hat man den Vorteil, dass man, indem man die Tiere nach und nach schlachtet, sich beständig frisches Fleisch zu verschaffen in der Lage ist. Auf diese Weise bedarf man auch keines so umfangreichen Proviants für sich selber, wie dies sonst notwendig sein würde. Wenn man dann endlich gezwungen ist, die letzten Tiere zu schlachten, muss man voraussichtlich ein gutes Stück vorwärts gekommen sein, ohne an seinen eigenen Kräften zu zehren. Nebenbei hat man den Vorteil, sich die ganze Zeit hindurch an frischem Fleisch satt essen zu können, was von großer Bedeutung ist, da man die Reise nun mit ungeschwächten Kräften fortzusetzen vermag. Mancher wird einwenden, dass dies nicht der Fall sein kann, wenn es sich um Hunde handelt. Darauf kann ich aber nur antworten, dass ich aus Erfahrung weiß, welch guter Koch der Hunger ist und dass Hundefleisch durchaus nicht unschmackhaft ist. Die Eskimos halten es sogar für einen Leckerbissen. Und dass derjenige, der es unter Umständen wie den hier obwaltenden nicht zu essen imstande ist, sich nicht als Teilnehmer einer Expedition dieser Art eignet. Hätte ich gute Schlittenhunde auftreiben können, so würde ich sie unbedingt mitgenommen haben. Die Hunde haben nämlich den großen Vorteil vor den Rentieren, dass sie bedeutend leichter zu transportieren und nicht schwer zu füttern sind. Sie ernähren sich von demselben Proviant wie wir, während die Rentiere ihren eigenen Proviant haben müssen, der im Wesentlichen aus Rentiermoos besteht und umfangreich und schwer ist. Es war mir indessen nicht möglich, in der kurzen Zeit, die mir zugemessen war, brauchbare Hunde aufzutreiben. Deswegen musste ich den Gedanken aufgeben. Dann dachte ich an Rentiere, schrieb deswegen nach Finnmarken, versah mich sogar in Röros mit Rentiermoos. Aber dann stellte es sich heraus, dass mit ihrer Verfrachtung große Schwierigkeiten verbunden waren und dass es noch größere Schwierigkeiten machen würde, sie in Grönland an Land zu schaffen. Ich gab deshalb auch die Rentiere auf und hielt mich nun ausschließlich an die Menschen. Wenn man jedes Stückchen Brot, welches man essen will, selbst ziehen muss, da ist es ganz natürlich, dass man alles so leicht wie möglich einzurichten sucht. Der Proviant, die Gerätschaften, die Kleidung, alles muss auf das geringste Minimum reduziert werden. Wenn man mit einer solchen Ausrüstung beschäftigt ist, so kommt man schließlich ganz unbewusst dazu, den Wert aller Dinge nach ihrem Mangel an Gewicht zu berechnen. Ja, selbst wenn es sich nur um ein Taschenmesser handelt, kommt es vor allem darauf an, dass es leicht ist. Man muss sich aber auch hüten, in der Jagd nach Leichtigkeit allzu weit zu gehen. Die Gerätschaften müssen stark sein, denn sie sollen manche harte Probe bestehen. Die Kleidung muss warm sein. Niemand weiß, wie kalt es wird. Und der Proviant muss nahrhaft sein und aus verschiedenen Nahrungsmitteln in passendem Verhältnis bestehen. Denn uns steht ein schweres Stück Arbeit bevor, weit schwerer, als es sich wohl einer der Teilnehmer träumen lässt. Das Wichtigste bei einer Schlittenexpedition ist natürlich der Schlitten. Da im Laufe der Zeiten, besonders von England aus, so viele Schlittenexpeditionen nach den arktischen Regionen veranstaltet sind, so sollte man annehmen, dass der Schlitten aufgrund der auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen einen hohen Grad der Entwicklung angenommen haben müsse. Das ist nun freilich nicht der Fall und man kann sich nicht genug wundern, dass Expeditionen so neuen Datums wie zum Beispiel die zweite deutsche Nordpolexpedition 1869-70 nach der Ostküste von Grönland, die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition 1872-74 nach dem Franz-Josef-Land oder selbst die große englische Nordpolexpedition unter Nares 1875-76 nach dem Smith-Sund mit so großen, klotzigen, unzweckmäßigen Schlitten ausgerüstet wurden, wie dies der Fall war. Weit besser stand es in dieser Beziehung mit den beiden letzten amerikanischen Expeditionen 1881-84 und derjenigen, die im Jahre 1884 unter Schley und Soleis Leitung zu Greelys Entsatz ausgesandt wurde. Der gewöhnliche Fehler bei den Schlitten der verschiedenen Expeditionen bestand darin, dass sie zu schwer und zu klotzig gebaut und viel zu groß waren. Wenn man dazu in Betracht zieht, dass sie gewöhnlich viel zu schmale Schienen hatten, so wird es leicht zu verstehen sein, dass sie tief in den Schnee einsanken und oft nur mit größter Schwierigkeit vorwärts zu bewegen waren. Einzelne Expeditionen gebrauchten wohl die in Amerika üblichen Toboggans, die aus einem einzigen vorn erhöhten Brett bestehen. Sie sind gewöhnlich aus Birkenholz oder dergleichen und haben eine Länge von 2,5 Metern und eine Breite von 46 Zentimetern oder mehr. Wir finden diese Schlitten schon im Anfange unseres Jahrhunderts zu Expeditionen benutzt. Beispielsweise führte Franklin solche auf seiner ersten Expedition mit sich. Der englische Reisende Dr. Ray und nach ihm Greely wandten ähnliche, auf beiden Seiten mit ganz schmalen und niedrigen Schienen versehene Schlitten an. Es ist ganz selbstverständlich, dass diese Schlitten sich bei losem Schnee gut auf der Oberfläche halten und sich zu einer solchen Bahn vorzüglich eignen. Wenn aber der Schnee ein wenig härter ist, geben sie doch eine zu starke Reibung und sind dann schwer zu ziehen. Auf den Gedanken, die Schlitten auf breite Schienen zu stellen, sind merkwürdigerweise nur sehr wenige Expeditionen gekommen. Peyer sagt freilich in seinem Buch über die österreichisch-ungarische Expedition, dass breite Schlittenschienen den Marsch durch tiefen Schnee sehr erleichtern. Er meint damit Schienen von 2-3/4 Zoll Breite, was für uns Norweger etwas ganz Natürliches ist, da wir von alten Zeiten her an die Skikjelker gewöhnt sind. Es sind dies kleine Schlitten, die auf breiten, den Schneeschuhen, Ski, ähnlichen Schienen ruhen und in vielen Gegenden Norwegens von den Schneeschuhläufern sowohl im Walde wie im Gebirge angewendet werden, um Lasten wie Heu, Holz und dergleichen zu befördern. Sie werden an einem Seil gezogen, aber durch eine an der Seite befestigte Stange gelenkt, was sehr wichtig ist, um die Kjelker zu verhindern, die Schneeschuhläufer zu überfahren, wenn es in sausender Fahrt den Berg hinabgeht. Die Skikjelke sind über Schweden und Finnland bis nach Sibirien hin verbreitet. Fußnote: Über die Skikjelke in Sibirien siehe unter anderem Nikolaes Witzen Nord- en Ost-Tartarie, Amsterdam 1705, Seite 820. Ende der Fußnote. Dieser Kjelke schwebte mir bei der Konstruktion des Schlittens vor, der von uns zur Anwendung gelangte. Derselbe verband die Eigenschaften, die bei einem Schlitten als die wichtigsten betrachtet werden müssen. Er war stark, leicht, hielt sich gut auf der Oberfläche und glitt leicht über den Schnee hin, gleich viel wie derselbe beschaffen war. Außer den norwegischen Kjelkern hatte mir auch der Schlitten vorgeschwebt, der in der Greely-Expedition beschrieben war und dessen sich die Expedition bediente, welche ausging, um Greely zu suchen. Fußnote: Lieutenant Greely, 3 Years of Arctic Service, London, 1868. Volumen 1, Seite 199. Ende der Fußnote. In dem Tischler Christiansen, jetzt in Naes in Telemarken ansässig, fand ich einen tüchtigen und gewissenhaften Mann für die Anfertigung der Schlitten. Er sparte nichts, um meinen Wünschen nachzukommen und das ausgesuchteste Material zu verschaffen. Erst nach zahllosen Änderungen und Versuchen, unter anderem auf einer Reise über das Gebirge von Bergen nach Christiana, entschloss ich mich für die Form, welche wir dann später benutzten. Alles Holzwerk mit Ausnahme der Schienen war von Eschenholz und aus so zähen Stücken wie nur möglich. Da auserlesenes Eschenholz bekanntlich ein außerordentlich starkes Material ist, konnte das Obergestell der Schlitten sehr leicht und dünn angefertigt werden, ohne doch schwach zu werden. Die Schienen waren an einigen Schlitten aus Ulmenholz verfertigt, an anderen aus Ahorn, welche beide Holzarten sich vorzüglich durch ihre Glätte auf dem Schnee auszeichnen. In der Beziehung war es freilich einerlei, woraus sie gemacht waren, denn die Schienen waren mit dünnen Stahlplatten beschlagen, die ich abzunehmen dachte, sobald wir auf losen Schnee kämen, die jedoch mit einer einzigen Ausnahme während des ganzen Weges benutzt wurden. Folgende Zeichnung gibt wohl eine so anschauliche Vorstellung von dem Bau der Schlitten, dass jede weitere Beschreibung überflüssig ist. Es waren gar keine Nägel verwendet worden. Alles Zusammenfügen war vermittels Zorring bewerkstelligt, was den Schlitten elastischer macht, sodass er bei Stößen und dergleichen nachgibt, wo Nägel in der Regel herausfallen. Die Folge hiervon war auch, dass auf der ganzen Reise nicht das geringste zerbrochen wurde. Die Länge der Schlitten betrug ungefähr 2,90 Meter und die Breite etwa einen halben Meter. Maß man die Schienen an der Unterseite von einer Spitze zur anderen, so betrug ihre Länge 2,89 Meter, während die Breite 9,5 Zentimeter betrug. Dass sie sowohl hinten wie vorne in die Höhe gebogen waren, gab dem Schlitten eine größere Stärke und Elastizität und gewährte gleichzeitig den Vorteil, dass man ihn, falls das Vorderteil auf irgendeine Weise beschädigt werden sollte, umwenden und das hintere Ende als Vorderteil benutzen konnte. Die in der Höhe stehende Rücklehne, die man auf der Zeichnung erblickt, war aus einer gebogenen, dünnen Eschenstange gemacht. Sie erwies sich sehr praktisch zum Lenken und Schieben des Schlittens auf schwierigem Terrain, wo eine Person nicht ausreichte, um einen Schlitten vorwärts zu bewegen. Das Gewicht eines jeden Schlittens ohne die Stahlschienen betrug ungefähr 11,5 Kilo, mit den Stahlplatten unter den Schienen 13,75 Kilo. Außer diesen dünnen Stahlplatten war in der Mitte jeder Schiene auf der Innenseite eine schmale, viereckige Stahlstange angebracht, die als eine Art Kiel dienen und bei hart gefrorenem Boden die Schlitten steuern und sie am Schleudern hindern sollte, welches Letzteres von großer Wichtigkeit ist, wenn man sich über Eisgletscher mit Spalten hinbewegt, wo ein Schlenkern des Schlittens leicht ein Verschwinden in der Tiefe zur Folge haben kann. Und in einem solchen Fall kann man froh sein, wenn man nicht mit in den Abgrund hinabgerissen wird. Diese Stahlstange leisteten uns, solange sie festsaßen, vorzügliche Dienste. Da sie aber bei den heftigen Bewegungen der Schlitten auf dem unebenen Terrain in der Nähe der Küste vielen Stößen ausgesetzt waren, wurden sie bald abgerissen. Besonders geschah Letzteres, sobald wir in die Kälte hinaufkamen, wo der Stahl so zerbrechlich wurde wie Glas. Bei künftigen Expeditionen wäre deshalb ein Kiel unter den Schienen, falls man einen solchen benutzen will, auf andere Weise anzubringen, als wir es getan hatten. Am stärksten würden solche Kiele natürlich sein, wenn sie mit den Stahlplatten aus einem Stück gearbeitet wären. Dadurch würden diese aber den Vorzug verlieren, den unsere hatten, nämlich dass sie abgenommen werden konnten, wenn man sich ihrer nicht bedienen wollte. Wie es aus der Zeichnung hervorgeht, befand sich in der Mitte der Oberfläche der Schienen ein längslaufender Rücken, der ihnen, die des Gewichts halber natürlich dünn waren, die nötige Steifigkeit und Elastizität gab. Die Schlitten waren darauf berechnet, je von einem Mann gezogen zu werden. Da es aber bei schwierigem Terrain am richtigsten ist, einen Mann vorauszuschicken, um den besten Weg ausfindig zu machen, ohne dass die Expedition deswegen Halt zu machen braucht, und da es gleichzeitig am schwersten ist, im losen Schnee voranzugehen, so finde ich es am zweckmäßigsten, wenn der erste Schlitten von zwei Männern gezogen wird. Aus diesem Grunde hatten wir nur 5 Schlitten mitgenommen. Welch ein Vorteil es ist, so viele kleinere Schlitten zu haben, statt weniger großer wie die meisten früheren Expeditionen, scheint mir auf der Hand zu liegen. Bei schlechtem Terrain, wo man nur mühselig vorwärts kommt, ist es schwer, die großen Schlitten mit ihrer schweren Last zu handhaben. Ja, bei unserer Expedition würde es oft geradezu eine Unmöglichkeit gewesen sein, ohne sie abzuladen und die Bagage zu tragen. Während wir, wenn wir zu zweien oder dreien den Transport eines unserer kleinen Schlitten übernahmen, überall hindurchkommen konnten, ohne umzupacken oder abzuladen. Zumeilen waren wir gezwungen, sie ganz und gar so, wie sie waren, zu tragen. Das Verwandeln unserer Schlitten in Segelschlitten, was mehrmals geschah, ging ohne weiteres vor sich, indem wir 2 oder 3 Schlitten nebeneinander stellten und vermittelst einiger Schneeschuhe oder Stäbe zusammenbanden und festschnürten. Dann errichteten wir einige eigens dazu mitgebrachte Bambusrohre als Masten. Als Segel benutzten wir unseren Zeltfußboden oder 2 Persenninge. Wenn wir die Schlitten dann mit einer vorn angebrachten Steuerstange, ähnlich einer Wagendeichsel, von Bambusrohr lenkten, so konnten wir auf diese Weise ganz gut segeln. Wenn man bei einer Ausrüstung speziell diesen Punkt ins Auge fassen würde, konnte man sich natürlich noch bedeutend praktischer und zweckmäßiger einrichten, als wir es getan hatten. Meiner Ansicht nach muss diese Art und Weise der Beförderung, die auf dem grönländischen Inlandseis zuerst von dem Amerikaner Peary angewandt wurde, bei künftigen Expeditionen weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden als bisher. Besonders dürfte es für die Untersuchung des antarktischen Kontinents von Bedeutung werden. Für eine Expedition wie die unsere ist selbstverständlich die Konstruktion der Ski von ebenso großer Wichtigkeit wie die der Schlitten. Da ich aber im nächsten Kapitel unsere Ski eingehender besprechen werde, so will ich vorläufig nur darauf hinweisen. Außer den Skiern führten wir auch indianische Schneeschuhe und norwegische Truger mit uns. Die indianischen Schneeschuhe bestehen bekanntlich aus einem Flechtwerk von Tiersehnen, am häufigsten vom amerikanischen Elentier, die in einen Rahmen von zähem Holz, Eschenholz oder dergleichen, gespannt werden. Unsere Schneeschuhe hatten eine Länge von 1,06 Meter und eine Breite von 39 Zentimeter. Die norwegischen Schneeschuhe oder, wie wir sie nennen, Truger, waren aus Weidenflechtwerk angefertigt und hatten eine Form, wie aus umstehender Zeichnung ersichtbar ist. Sie waren klein und hatten nur eine Länge von ungefähr 89 Zentimeter und eine Breite von ca. 26 Zentimeter. Die Truger werden in einzelnen Gegenden Norwegens nicht selten im Winter wie im Frühling verwendet. Besonders sind sie bei Frühlingswetter besser zu gebrauchen als die Ski. Die hauptsächliche Verwendung finden die Truger jedoch in vielen Gegenden des Landes für die Pferde. Diese Pferdetruger gleichen völlig den Menschentrugern, nur ist die Befestigung selbstverständlich ein wenig anders und der Form der Pferdehufe angepasst. Unsere Fjordpferde lernen es sehr bald, auf Trugern zu gehen und können infolgedessen mit großem Nutzen auf schneeigem Terrain verwendet werden, wo andere Pferde eine Unmöglichkeit sind. Fußnote: Aus Xenophons Anabasis ersieht man übrigens, dass schon 400 Jahre vor Christus die Bewohner der armenischen Gebirge die Sitte kannten, den Pferden Truger oder etwas Ähnliches unter die Hufe zu binden. Ende der Fußnote. Schneeschuhe, sowohl indianische wie norwegische, stehen natürlich unter gewöhnlichen Verhältnissen weit hinter den Skiern zurück. Das heißt, falls ein Mann diese letzteren zu benutzen versteht. Wenn ich trotzdem Schneeschuhe mitnahm, so geschah das aus dem Grunde, weil ich glaubte, sie würden dort zweckmäßiger sein, wo es darauf ankam, die schweren Schlitten die Hügel hinaufzuziehen. Hierzu wurden sie denn auch verwendet. Ich selber gab den Indianischen den Vorzug, ebenso einzelne der anderen Norweger. Einer von ihnen konnte sich jedoch nicht mit ihnen aussöhnen. Es erfordert nämlich ein wenig Übung, um sich ohne zu straucheln auf ihnen bewegen zu können. Er bediente sich dann der norwegischen Truger, mit denen er freilich bedeutend tiefer in den weichen Schnee hineinsank. Lange fanden die Schneeschuhe überhaupt nicht Anwendung, bald schnallten wir die Ski an und fanden, dass diese, selbst wenn es bergan geht, vorzuziehen sind. Einen Vorzug haben allerdings die Schneeschuhe vor den Skiern, falls unter diesen kein Fell ist, nämlich den, dass sie auch bei Tauwetter benutzt werden können, wenn der Schnee ballt und sich unter den Skiern festhängt. Ein zweiter Vorzug besteht darin, dass die Schneeschuhe bedeutend leichter zu tragen sind als die Skier. Um ein zweckmäßiges Boot zu erhalten, das leicht genug war, um über das Meereis gezogen zu werden und dabei doch stark genug, um die vielen Stöße aushalten zu können, denen es zwischen den launenhaften Treibeisschollen ausgesetzt sein würde, ließ sich ein besonders für diesen Zweck berechnetes in Christiana bauen. Die ganze Länge des Bootes betrug 5,96 Meter, die größte Breite 1,88 Meter. Die inwendige Tiefe 0,63 Meter. Die Vertäfelung des Bootes bestand aus einer doppelten Haut, von denen jede 10 mm dick war, und einer Zwischenlage von dünnem Segeltuch. Die innere Vertäfelung bestand aus Fichtenholz, die äußere aus norwegischem Eichenholz, beide auf das Sorgfältigste zusammengefügt. Die Bänder oder Spanten waren aus gebogenem Eschenholz, 26 mm breit und 13 mm dick, mit einem Abstand von 15 1/7 mm voneinander. Auf der unteren Seite befand sich zu beiden Seiten des Kiels je eine Schiene von Fichtenholz, die darauf berechnet waren, das Boot während des Transportes über das Eis zu stützen. Das Boot war sehr zweckmäßig gebaut, es war stark und dabei elastisch genug, um dem Druck der Eisschollen nachzugeben. Ich bin jedoch geneigt, eine einfache Vertäfelung der Doppelten vorzuziehen, da das Boot dadurch leichter zu steuern ist und die doppelte Vertäfelung leicht Wasser aufnimmt und das Boot dadurch schwerer macht. Außerdem ist ein Boot ohne Schienen einerseits ebenso leicht über das Eis zu transportieren, während andererseits bei einem Boot mit Schienen die letzteren leicht in die Klemme geraten, wenn sich das Eis zusammenstaut und dadurch das Boot zerstören. Ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand für alle arktischen Expeditionen ist der Schlafsack. Für eine Expedition wie die unsere war die Natur des Stoffes, aus welchem diese Säcke verfertigt werden sollten, natürlich von größter Wichtigkeit. Ein solcher Sack musste so leicht wie möglich sein und dabei doch genügend Wärme gewähren. Auf früheren Expeditionen hat man teilweise Wolle oder Filz dazu verwendet, teilweise verschiedene Fellarten. Der wollene Stoff gewährt natürlich den Vorteil, den Schweiß besser hindurchzulassen, als wie es bei den Fellen der Fall ist. Auf diese Weise kondensiert sich die Feuchtigkeit bei starker Kälte nicht in dem Grade wie in einem aus Fellen bestehenden Sack. Auf der anderen Seite aber hat der Wollstoff den großen Fehler, dass er im Verhältnis zu seiner Wärme viel zu schwer ist. Ich ging eine Zeit lang mit dem Gedanken, wollene Schlafsäcke zu versuchen, aber ich fand, dass sie zu wenig Wärme gaben und ich fürchte, dass, wenn wir uns wirklich derselben bedient hätten, wir kaum die Westküste Grönlands lebendig erreicht haben würden. Nach verschiedenen Versuchen entschied ich mich endlich für Schlafsäcke aus Rentierfell, als das Zweckmäßigste, was für den Augenblick aufzutreiben war. Das Rentierfell ist im Verhältnis zu seinem Gewicht das wärmste aller mir bekannten Fellarten. Besonders ist das Winterfell des Rentierkalbes äußerst leicht und warm. Dies konnte ich jedoch leider nicht mehr rechtzeitig auftreiben, weshalb ich mich mit dem Fell von Simlern, Rentierkühen, das bedeutend schwerer ist, begnügen musste. Eine Schattenseite bei den Rentierfellen ist natürlich die, dass die Haare sich leicht abscheuern, wie es auch nicht viel Wasser verträgt, ohne dass die Haare ausfallen. In der Beziehung ist Hundefell weit besser und stärker, die Wärme des Rentierfells erreicht es freilich nicht. Noch besser als Hundefell ist Wolfsfell, das nur den einen Fehler hat, sehr kostbar zu sein. Das Fell unserer Schlafsäcke hielt sich während der ganzen Reise und auch den Winter auf der Westküste gut vor. Es war für unseren Zweck vom Kirschner Brand in Bergen besonders präpariert und ich hatte allen Grund, damit zufrieden zu sein. Ende von Abschnitt 3.